1. Der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen Tor des Tempels, wo ich am Eingang von 25 Männer sah, darunter die Anführer Jarsunger und Palatia. 2. Gott erklärt mir, dass dies Männer in der Stadt Unheil Plänen und Bos Ratlich geben, die Bevölkerung in die Ehre führen. 3. Sie behaupten falschlicherweise, dass die Zeit zum Bauen von Hausen noch nicht gekommen sei, und vergleichen die Stadt mit einem schützenden Topf, in dem sie sich herwei fließ seien. 4. Aufgrund dieser arroganten Haltung forderte mich der Herr auf, gegen sie zu prophezeien und ihnen die Konsequenzen ihres Handelns anzukündigen. 5. Der Geist des Herrn kam über mich und weis mich zu sagen, dass Gott genau wiss, was das Haus Israel denk und Welsh Plain sie schmiedeten. 6. Warf ihnen vor, dass sie in dieser Stadt viel Menschen ermordeten die Strassen mit den Leichen der Unschuldigen gefüllt hatten. 7. Die Schalb erklärt der Herr, dass ne die erschlagen in das Fleisch im Topf seien, waren die lebenden Anführer aus der Stadt hinausgeführt worden. 8. Obwohl sie das Schwert fürchteten, word Gott genau diese Schwert über sie bringen, im seiner Teilen ihnen zu vollstrecken. 9. Erkundigteren, sie aus der Stadt zu vertrieben, sie in die Gewalt von Fremden zu geben und so sein gerechtsgerichten ihnen ausüben. 10. Sie werden durch das Schwert fallen und Gott word sie in den Grenzen Israels rich ten, damit sie erkennen, dass der Herr ist. 11. Die Stadt word ihnen keinen Schutz bieten und sie werden nicht sicher darin bleiben, die das Erteil sie außerhalb der Stadtmauern treffen word. 12. In diesem Moment werden sie einsehen, dass sie sein Gebot missachtet und stattdessen die Brosch der umliegenden Völker übernommen hatten. 13. Warend ICH prophesied, star Palatia plötzlich, woraufhin ICH mir wolle entsetzen niederwarf und fragte, ob Gott den gesamten Rest Israels vernichten will. 14. Daraufhin antwortet mir der Herr und gab mir ein Botschaft für mein Mitverbanten und das gesamte Volk Israel. 15. Weis darauf hin, dass die Bewohner Jerusalems die Verbanten als Fern von Gott betrachteten und das Land für ihren eigenen Besitz hielten. 16. Gott erklärt jedoch, dass die Verbanden zwar unter die Völker zerstreut habe, ihnen aber in der Fremde selbst ein Heiligtum sein word. 17. Versprach, sie aus den Landen, in die sie vertrieben worden, wieder zu sammeln und ihnen das Land Israel ernüt als Heimat zu geben. 18. Nach ihrer Rückkehr werden sie alle abscheulichen Götzenbilder und sündigen Praktiken aus dem Land entfernen, es zu reinigen. 19. Gott versprach zu dem, ihnen ein ungeteiltes Haus und einen neuen Geist zu schenken, in dem Herz, Steinerns Haus durch ein lebendiges Haus ersetzt. 20. Dies in ihr Wandlang sollte sie dazu befahrigen, nach seinen Gesetzen zu leben, damit sie wahrhaftig sein Volk sind und Gott ist. 21. Diogenigen jedoch, die weiterhin ihren abscheulichen Götzen nachlaufen, werden die Konsequenzen für Verhalten tragen müssen, erklärt der Herr. 22. Danach erhoben die Cherubim ihre Flügel, und die Räder bewegten sich mit ihnen, waren die Herrlichkeit des Gottes Israels über ihnen schwebte. 23. Die Herrlichkeit des Herrn verließ die mit der Stadt und ließ sich auf dem Berg nieder, der sich östlich von Jerusalem befindet. 24. Schließlich bracht mich der Geist in einer Vision nach Chaldar zu den Verbanden, woraufhin die Erscheinung, die ICH gesehen hat, verschwand. 25. ICH berichte den Verbanden daraufhin ausführlich von all den Worten und Visionen, die der Herr mir offenbart hat.